Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Uncast Episode 81. 81. Hier der Mo. Hallo Mo. Hallo Rio. 81 Folgen, schön. Also es werden ja immer mehr, das werden ja gar nicht weniger. Was, ja, und wie Wahnsinn, kann denn das passieren? Ja, ja, ich weiß nicht, Zeitreisen, Zeitreisen. Ja, und wir haben wieder einen Haufen Themen, obwohl es ging eigentlich diesmal, so viel haben wir gar nicht. Dafür interessante Sachen, sehr interessante Sachen. Ja, ich und der Mo werden euch erstmal wieder ein paar Themen so präsentieren, ja, die wir getrennt recherchiert haben. Dann kommen wir zu den Ohren hauen, sagt man auch. Ja, genau. Und dann haben wir noch die Apps der Woche. Da sind auch ein paar schöne dabei. Sollen wir es gleich verraten? Nee, mal warten, oder? Nein, verraten wird nichts. Verraten wird nichts. Gut, dann fangen wir an. Und los! So, ich habe ein paar Themen für euch zusammengesucht und recherchiert im Schweiße meines Angesichtes. Ja. Und beispielsweise interessant, gerade aktuell im Android Developers Blog im offiziellen, ist zu lesen, dass das Menü, der Menü-Button jetzt endgültig weggehen soll. Die Entwickler sollen sogar oder werden sogar angehalten, nicht mehr von einem Menü an sich zu sprechen, also von diesem Menu-Button, sondern das soll eben eine Funktionsleiste sein. Und zwar geht es darum, dass eben neuere Geräte überhaupt keinen Menü-Button mehr haben. Ja, neue Anwendungen sollten diesen Menü-Button oben in diese sogenannte Action-Bar einfügen, rechts oben. Bei Ice Cream Sandwich sieht man das schön. Bei alten Anwendungen, die jetzt nicht für Ice Cream Sandwich gedacht sind, werden in der Menüleiste unten, die diese in dieser Softkey-Leiste, ja, dort wird dann rechts für die alten Apps dieses so ein Symbol eingeblendet, dieses Drei-Punkt-Symbol da, ja, und dort sind dann die Funktionen versteckt, während eben die neuen Apps das in diese Actionbar oben einfügen sollen, ja. Ganz klar, Google probiert da natürlich so ein bisschen einheitlich Design, wie es ja in den letzten paar Wochen schon deutlich gezeigt haben, etwas zu etablieren. Das tut auch Not, sagen zumindest die Anwender. Mal sehen, wie jetzt die Entwickler darauf reagieren, ob die das auch annehmen, weil oftmals ist es ja so, dass wenn man den Entwicklern so Vorschläge macht, dass die dann sagen, ja, aber wir machen das so. Und dann ist natürlich die Idee von einem einheitlichen System dann ja schon wieder zur Nische gemacht. Ja, also so ist es leider nicht ganz so einfach. Generell ist natürlich so, dass Ice Cream Sandwich schon eine komplett neue Fassung ist, die mit dem alten System kaum noch was zu tun hat. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sind auch solche Umstellungen ja dringend notwendig. Die Apps, die auch natürlich für andere Versionen laufen sollen, also auch für zum Beispiel Froyo oder Gingerbread, das soll ganz, ganz einfach möglich sein. Das sind nur ganz wenige Zeilen, die man eben dazu braucht, um das quasi abzufragen, beziehungsweise da muss man nicht alles neu machen, sondern eben, falls falls ihr eben das entsprechende System vorhanden ist, wird der Button eingeblendet. Wenn nicht, wird der ganz normale Menü-Button benutzt. Das ist keine Hexerei. Im Developers-Blog, das auch verlinkt ist in dem Artikel auf uncast.zenetcast.com, ist das nochmal genau beschrieben. Dann auch noch was für Entwickler. Das ist ganz ungewöhnlich, weil normalerweise ist ja gerade für mich Entwickler Sachen ja, recht uninteressant. Ja, findest du mehr für diese Anwenderseite, ja. I fight for the users. Genau. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Egal. Auf jeden Fall App Inventor. Ja, das ist ja sowas wie ja, so eine Verbindung gewesen zwischen richtigen Developern und Anwendern, die halt mal schnell irgendwas haben wollen für eine Lösung, die eben noch nicht auf dem Market vorhanden ist. Der App Inventor wurde jetzt vom MIT Und bitte nötigt mich nicht dazu, dass ich das komplett ausspreche. Ja. wurde auf jeden Fall dieses System oder diese App jetzt oder dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Kit wiederbelebt. Google hat es ja eingestellt und hat den Source Code freigegeben und MIT hat das jetzt aufgegriffen und jetzt ja, weiter betrieben. Ja, man kann es noch nicht so genau sagen. Also es ist noch in einer ganz frühen Stadium und man sollte ja noch ein bisschen warten, wenn man das jetzt ernsthaft benutzen will. Was ist ernsthaft? Ja? Also wenn man das jetzt als unbedarfter Anwender benutzen will, sollte man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass das Projekt Fortschritte macht und man kann also darauf hoffen, dass demnächst wieder sowas zur Verfügung steht, bei dem man eben schnell einfache Apps machen kann. Ja. Und noch besser wäre, wenn man diese Apps dann auch in den Market hochladen könnte. Ja, weiß noch nicht genau, ob das ging. Mit dem Original App Inventor von Google ging das nicht. Aber es war ja auch mehr oder minder ein Test von Google und der ist ja jetzt abgeschlossen. Ja, und der Mo wird sicherlich noch was über Patentklagen sagen, aber da halte ich mich heute mal zurück. Ich habe die Schnauze nämlich gestrichen voll von dem Ganzen. Stattdessen wende ich mich mal zu einem Problem, das mich selbst auch schon eine ganze Zeit lang jetzt gequält hat. Und zwar ist das das Problem mit Google Plus, mit dieser Google Plus App. Und zwar das Instant Upload, das funktioniert einfach nicht richtig, wenn man das auf Upload on Wi-Fi only stellt, ja, dann funktioniert das nicht richtig. Warum? Das konnte man mir noch nicht sagen. Ich habe mit mehreren Entwicklern von der Google Plus App und von Google Plus schon kommuniziert und da ging es leider, da gab es viele Versprechungen, aber leider gab es da keine konkreten Verbesserungen. Ja. Also das funktioniert immer noch nicht, das System. Sowohl unter Gingerbread hat es nicht funktioniert und dann auf dem Nexus S als auch unter Ice Cream Sandwich funktioniert es nicht bis zum heutigen Tag. Komischerweise, manchmal werden Bilder eben hochgeladen, aber nicht alle. Und meistens jedoch passiert nichts. Was da genau das Problem ist, kann ich jetzt nicht sagen mit dem Google Plus. Es gibt aber ein anderes Problem. Und zwar, ich habe ja deswegen Auto-Uploader benutzt. Der Auto-Uploader ist ein Programm, das genau das tut, was eigentlich Instant Upload bei Google Plus machen soll. Nämlich, das protokolliert quasi die Dateien oder die Bilder, die man aufnimmt und lädt sie dann danach, sobald eben zum Beispiel Wi-Fi vorhanden ist, hoch. Man kann es auch einstellen, dass es sofort hochlädt, ja, wie bei Instant Upload, das bleibt einem vollkommen frei überlassen. Gut ist, dass man da neben Picasa auch noch Flickr und Dropbox zum Beispiel einstellen kann. Ja. So, das Problem war jetzt, also die Auto-Uploader-Funktion hat wunderbar funktioniert und hat alles gut geklappt. Auf einmal habe ich jedoch gemerkt, ich dachte zuerst, es hat im Ice Cream Sandwich gelegen, dass es öfters Probleme gibt und Abstürze. Und zwar genau dann, wenn man in seine Wi-Fi-Zone, so habe ich das natürlich dort auch stehen, reinkommt und dann fängt der Upload an, dann wird das Telefon extrem langsam, wirklich extrem langsam, bleibt teilweise minutenlang hängen, um dann abzustürzen mit einer Fehlermeldung und leider geht auch diese Notification in der Statusbar nicht weg und bleibt dort so lange, bis man das Telefon rebootet. Sehr, sehr, sehr ärgerlich und da habe ich mich mal dahinter geklemmt und habe geschaut, was das sein könnte. Erstaunlich, Google Plus, die Google Plus App hat mit Auto-Uploader oder ist mit Auto-Uploader kollidiert Und zwar war das wohl deswegen passiert, wenn Google Plus, das Instant Upload versucht, die Dateien hochzuladen und Auto Uploader macht dasselbe, ja, dann wird komischerweise eben nicht nur jetzt der Zugang zum Internet lahm, was ja normal wäre, sondern das Telefon wird gnadenlos in die Knie gezwungen und stürzt dann ab. Jedenfalls immer, wenn viele Fotos vorhanden sind, manchmal sogar nur, wenn 2 oder 3 Fotos zum Upload vorhanden sind. Also in den seltenen Fällen, wo dann Instant Upload anspringt, stürzt dann eben das ganze System ab und zieht dann Auto-Uploader eben mit runter. Sehr, sehr schade. Deswegen habe ich jetzt bei mir die Instant-Upload-Funktion bei Google Plus deaktiviert und habe nur noch die Auto-Uploader-Funktion gestartet. Also diese App Auto-Uploader. Und ja, wunderbar, funktioniert alles. Auto-Uploader deswegen, warum habe ich jetzt Auto-Uploader genommen und nicht Instant-Upload? Klar, Instant-Upload funktioniert nicht richtig, habe ich schon gesagt. Zweitens, wenn es funktioniert, dann werden die Dateien nur verkleinert geschickt. Also statt der vollen Auflösung, 2560 mal irgendwas, ist es nur noch 2048 mal irgendwas. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Wenn, dann möchte ich meine Bilder auch in der vollen Qualität sofort bei Picasa haben und nicht in einer nochmals komprimierten Qualität. Da muss ich nämlich quasi die Bilder dann nochmal hochladen, weil das ist ganz klar, warum sollte ich das in der kleinen Qualität hochladen? Ich will das in der vollen Auflösung haben. Deswegen also die Google, die Instant Upload Funktion deaktivieren, Auto Uploader funktioniert dann wieder einwandfrei. Und somit kann man durchaus sagen, dass die Auto- oder die Instant-Upload-Funktion in keinster Weise konkurrieren kann mit Auto-Uploader. Auto-Uploader ist einmal frei erhältlich, wenn man nur die Grundfunktionen braucht, mit einem Dienst und einem Ordner, das ist denn der Standard-Kamera-Ordner. Oder als Paid-App, ist glaube ich nicht ganz so teuer, 3 € oder sowas, wenn man die Vollversion will, bei denen man auch andere Ordner, zum Beispiel den Screenshot-Ordner bei Ice Cream Sandwich überwachen kann und dass auch diese Bilder dann automatisch hochgeladen werden. Das heißt, man macht einen Screenshot und zack, werden die Bilder hochgeladen. Sehr schön. Und ja, genau. Und damit habe ich meine Themen schon abgegrast und jetzt gebe ich ab zum Mo. Ja, als noch ein ganz großes Thema habe ich mal wieder unsere beliebte Patentpolka. Es gibt neue Grafiken. Ich habe ja schon mal in einer älteren Sendung eine Grafik verlinkt mit den ganzen Verknüpfungen, wer verklagt wen und warum. Und das Ganze gibt es jetzt aktualisiert in einem Link, den ich hier beigefügt habe. Und es wird einem fast schlecht, wenn man da drauf guckt. Und was hier ganz klar auffällt, ist der Apfel, der da mehr oder weniger mittig steht und so ziemlich mit jedem Krach hat. Also ich weiß nicht, ob das auf Dauer für Apple wirklich so gut ist, auf dieser Schiene weiterzumachen, weil es kostet immens Geld und ist auch vollkommen unnötig, was da abgezogen wird. Ja, grundsätzlich ist es aber interessant, dass inzwischen so ziemlich jeder, der Rang und Namen hat in der Szene, auf jeden Fall irgendjemand verklagt oder von irgendjemand verklagt wird. Also unglaublich. Guckt euch die Grafiken an, kann nur sagen, es wird einem fast schwindelig. Also natürlich sind Größen dabei wie Microsoft, Oracle, Google, Apple, Motorola, RIM, Sony Ericsson, Samsung, Nokia, ja, und komischerweise auch ein paar kleine, zum Beispiel Interdigital, was ja Huawei mit Huawei zusammenhängt, ist hier aufgetaucht. Ich kannte das vorher vom Namen her noch nicht. Dann Digitude International, ja, ist mir auch im Moment noch nicht so ein Begriff. Pentek, auch nicht unbedingt. Also es greift immer mehr um sich. Die Firmen werden immer kleiner und unbekannter, die mit verstrickt werden in diesem ganzen Geflecht. Und auf jeden Fall, diese Patentpolka muss enden, weil es, ja, sonst kann es nicht mehr weitergehen mit vernünftiger Hardware. Ich meine, was soll das? Okay, aber wie gesagt, Grafik bzw. ein kleiner Artikel ist verknüpft. Guckt es euch an und macht euch euer eigenes Bild. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt eine inoffizielle Version von Counter-Strike. Und zwar im schon bekannten Forum XDR Developers gibt es tatsächlich das CS Portable, also CS natürlich für Counter-Strike. Es gibt drei Versionen, eine 5O, 6P, 7O Version. Die Bilder, die da gezeigt werden, gehören zur 6P Version. Die Unterschiede zeigen sich in der Kompatibilität, also die Unterstützung ist hauptsächlich ARM Prozessoren Version 6 bzw. ARM Prozessoren Version 7. Das könnt ihr auch in der Liste erkennen, da ist so ein kleiner Vermerk dabei. Das Interessanteste allerdings ist, dass das wohl über den Webbrowser spielbar ist. Also man loggt sich über eine Webseite ein und ja, kann mehr oder weniger loslegen. Leider konnte ich es nicht ausprobieren, nicht testen, da die Seite jetzt zu diesem Zeitpunkt wohl offline ist. Es sind auch verschiedene Videos verlinkt, wo man das Gameplay unter Acer Iconia, Xperia Play oder dem Samsung Galaxy S2 oder halt dem HiPad M7 sehen kann. Je nachdem, welche Version genutzt wurde. Ja, grundsätzlich ist die Idee sehr gut. Die Webseite, wo man drauf spielen kann, ist auch verlinkt. Eine Webseite von Facebook gibt es auch. facebook.com/Counter-Strike-Port. Port steht wahrscheinlich hier für Portable. Ja, die Idee ist ganz gut. Die Grafiken scheinen gar nicht mal so unausgereift zu sein, also macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Und ja, ich sag nur, geht mal auf die Seite, guckt es euch an, meldet euch gegebenenfalls an und viel Spaß beim Zocken. Ja, dann kommen wir zu den News. Und ich habe auch ein paar interessante rausgefunden diese Woche wieder und du ja auch, wie ich sehe. Auf ja, Nettigkeiten, absolut. Ja, doch, ne? Aber was mich besonders fasziniert hat, war ja das Tablet für Kinder. Hast du das mitverfolgt? Hast du das schon angeguckt? Nicht wirklich verfolgt, aber ich habe das hier gesehen, du hast es hier eingetragen und ja. Ich bin mal gespannt, was du da jetzt erzählst. Also das Tablet soll eigentlich für Kinder gedacht sein, aber man kann sich ja schon vorstellen, dass hier Erwachsene auch interessiert sein werden. Das gibt's als nennt sich Securio, ja, und gibt's als 7, 8 und 10 Zoll Tablet mit 4 Gigabyte interner Speicher. Und ist erweiterbar mit einer MicroSD-Karte auf 32 GB auch. Also durchaus in Ordnung. Ich meine, die einem nicht um, aber immerhin kannst du 1080p Video abspielen. Mhm. Ja. Und es hat auch einen HDMI-Ausgang. Also so schlecht ist es gar nicht, wie man das sich jetzt im ersten Moment anhört mit Kindertablet. Ja. Also es dürfte durchaus noch für ja, so Kinder wie ich interessant sein, ja. Und also auf jeden Fall gibt's da auch noch so eine wie man das im Englischen nennt, so eine Rugged-Version, ja, also so eine mit so einem Gummi, mit so einer Gummischale außenrum, dass man das hinfliegt. Rugged-Version oder Rugged? Rugged. Rugged wie Rock'n'Roll oder genau. Rugged wie Rubbermaid oder Rubber oder Pencil Rubber. Wie auch immer, auf jeden Fall mit so einer Gummischale außenrum. Gummischale damit es dann das hinfällt und so, also damit es nicht so schlimm ist. Ne? Und, für die Leute, die zuhören aus der gewissen Szene, also da ist eine Gummischale außenrum und ja. Ach. Ja, Spielzeug, oder? Für Kinder. Das sind auch Kinder, oder? Also, Nein, das, okay. Das einzige Problem, wo ich sehe, ist halt das Design ein bisschen vielleicht, ja. Mir gefällt's. Die Oberfläche. Ja, die Oberfläche wird allerdings nicht mehr sehr viel mit der Android-Oberfläche, mit der standardisierten zu tun haben. Das kann man auch schon erkennen. Ja. Zumindest bei dieser Kinderversion davon. Die 10 Zoll und 7 Zoll, 8 Zoll Geräte, die haben wohl da wiederum was anderes. Ice Cream Sandwich soll ja drauf laufen. Ja, der Prototyp, der gezeigt wurde, hat allerdings nur Gingerbread drauf gehabt. Ja, also, oh, ich habe wieder elegant Gingerbread ausgesprochen. Ja, Gingerbread. Ah. Sag das mal 10-mal hintereinander und das bitte mit dem Vierviertel-Bass-Takt. Gingerbread. Okay. So, jetzt haben wahrscheinlich alle schon abgeschaltet. Ne? Sorry. Nein, wir werden jetzt ernst. Ich meine, ich sag nur, wenn wir schon Rubber-Mated Kid-Tablets haben, dann... Nee, du, ich finde das wirklich schön. Also mir gefällt es. Ja, es ist ja knallig in der Farbe, ja. Ich finde die Idee auch gut und ich meine, warum nicht, ja? Die Kinder können damit auch richtig gut spielen durch das Touchscreen. Ja? Ist das immer faszinierend, auch für die ganz Kleinen. Ja? Und klar, dass da ein bisschen geschützt sein muss, auch ist auch logisch. Und die großen Kinder, für die muss es manchmal auch geschützt sein, so hi. ich finde die Idee gut. Leider wurde hier vom Preis noch nichts genannt. Hier wurde noch kein Preis genannt. Aber ich schätze mal, es ist nicht ganz so teuer. Weil wenn das so vermarktet wird, dann wird es auch nicht besonders teuer sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil niemand wird seinem Kind jetzt ein, auch wenn es speziell geschützt ist, ein 500-Euro-Tablet zum hinfallen lassen geben. Ja, das weiß man vielleicht manche schon, aber. Das weiß man aber nicht wirklich. Also es gab schon oft teure Dinge für Kinder, die dann doch gekauft wurden. Also darf man nicht unterschätzen. Ich meine, es wird mit Sicherheit mehr als $55 kosten. Das da können wir mal wirklich davon ausgehen. Weil ja, die Ausstattung ist ja auch so schlecht gar nicht. Ja, also ich schätze aber, dass es 200 € nicht übersteigen wird, denke ich mal. So spekulieren. Ja, spekulieren wir. Rio Spekulation, 200 €. Komm, ich nehme Wetter an. Komm auf. 200. Ja gut, dann ich spiele 210. Hast du keinen Mut oder was? Ja, okay, egal. Ja. Weiter zu dem nächsten Thema, bevor die Leute noch denken, wir sind komplett abgedreht. Weil wir schon gerade von Sachen, die Kinder fallen lassen können, reden. Wie gesagt, die großen Kinder, die lassen auch manchmal Sachen fallen, ja, oder gehen zum Beispiel geocachen und hauen sich dann dabei die Geräte nur so um die Ohren. Ja, ja, oder stolpern und das Gerät fliegt ungefähr 10 Meter nach unten. Erstmal auf den Waldboden, springt dort ab und geht ab in den See. Oder fällt mit dem Display auf einen Stein. Genau. Ja, oder fällt ins Wasser. Ja. Pfütze. Schon so oft passiert mit meinem Garmin. Ja, kann ich gar nicht mal erzählen. Also wenn das Ding nicht wasserfest und stoßfest wäre, dann hätte das noch keine 2 Wochen gehalten bei mir. Aber Casio bietet jetzt dann auch ein Telefon, oder hat es zumindest mal schon vorgestellt. Das Casio G-Shock Fortress. Nein, so heißt es nicht. Aber G-Shock Smartphone, so nennt sich das, ja. Und es ist aber in der Tat eine Festung. Ich habe den Artikel verlinkt. Die Bilder sagen eigentlich schon alles aus. Sieht aus wie eine große G-Shock-Uhr. Ja, wer G-Shock kennt, wird sagen, episch. Ja, genau. Und die Rückseite finde ich ja mal extrem genial. Ja, da sieht man so richtig, dass man mit dem Ding notfalls auch eine Wildsau erschlagen kann damit, ja. Nein, ich erschlage keine Tiere, aber man könnte es damit tun. Es ist ein Riesen, eigentlich nicht ein Riesenteil, aber es ist ein Teil, das schon von der Optik her einen Eindruck macht. Ja. Das sieht robuster aus als ein Garmin Outdoor GPS. Ja. Also das ist da wirklich der Hammer. Es ist auch Metall hinten. Ja, und ist bis zu 10 Fuß. 10 Fuß, das dürften etwa so 1,5 Meter sein, oder? Was, 10 Fuß? Nee, ist mehr, ja. Gottes Willen. Na, was? 10 Fuß? Das sind ja große Füße. ist egal, auf jeden Fall ist es gegen Erschütterungen abgesichert, gegen diese Höhe 10 Fuß. Bis zu 1 Bar druckresistent, das ist etwa 10 Meter unter Wasser. Und auch also wasserresistent und auch druckresistent bis 1 Bar. Dann hat es auch einen eine Metallschale hinten und ist eine so eine Plastik-Resin-Konstruktion. Das ist Resin. Ach, ich kenne das jetzt von den Anime-Sammlerfiguren. Ja, das ist dieses Material Resin. Ist, sagen wir mal, fühlt sich besser an als normales Plastik, viel besser. Ist aber sehr sehr robust. Und ja, das wird hier so verarbeitet, finde ich sehr, sehr faszinierend. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, das man für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten nutzen kann. Wann es auf den Markt kommt und was es kostet, steht noch nicht ganz fest. Fest steht nur, dass es kommt. Und wenn es eine einigermaßen gute Ausstattung hat, ist das oben bei mir auf der Wunschliste. Das heißt natürlich, Ice Cream Sandwich muss da drauf sein, das ist klar. Ja, klar. Das weiß man aber halt noch nicht. Und es darf jetzt natürlich nicht... Und es braucht gute Akkulaufzeiten bei eingeschaltetem GPS, ganz wichtig. Gut, das mit der Akkulaufzeiten ist habe ich schon gemerkt, ist nicht mehr ganz so schlimm, weil ich habe mir einfach angewohnt, ich stöpsel das Teil überall an, wo ich nur kann. Ja. Mhm. Und wenn ich es dann brauche, dann geht's. Klar, im Wald, beim Geocaching, da würde man sich dann schon wünschen. Aber dann nehme ich drei Ersatzbatterien mit mehr. Ja, aber das ist ja immer... bei den Outdoor-Geräten immer eigentlich dasselbe große Problem, dass halt bei eingeschalteten GPS, was ich ja brauche, wenn ich es für Navi und so weiter verwenden möchte, ja. Dass dann die Akkulaufzeiten extrem gering sind. Wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man rauskriegen müsste, wie weit da die Akkulaufzeiten sind, vor allen Dingen wie die insgesamt technischen Staaten dann auch sein werden. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Gerät. Noch eine kleine Lehrstunde für dich, Rio. Ein Fuß sind 30,48 Zentimeter. Also Moment, wie viel? 30,48 Zentimeter ist ein Fuß. Damit sind es 3,04 oder also gerundet 3,05 Meter. Wow. Im Fall. Ich hatte da auch sowas in Erinnerung mit 33 Zentimeter, aber das sind ein bisschen weniger, okay. Wow, also das ist gar nicht schlecht. Ja, dank Google, ja, muss man ja nur eingeben, 10 Fuß in Meter, dann sagt er mir das. Sehr schön. Ja. Wow, also dann kann man das Ding aus 3 Meter Höhen fallen lassen, ohne dass was passiert. Wow. 3 Meter ist ein Watt, ja. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wenn die das angeben, dann müssen die auch davon ausgehen, dass es ein harter Untergrund ist, ein Stein oder sonst was. Dann ist es schon wow, ja. Cool, dann kann ich ja ohne Bedenken das Teil auch im Wald auf den Boden pfeffern, wenn ich mal einen Geocache nicht finde. Ach so, so Frust, ja. Oh, das arme Gerät. Nee. Ja, du kannst vielleicht auch mit jagen. Vielleicht kannst du ja einen Hirsch genau. Oder ein Wildschwein erlegen, ja? Sag ich ja, genau. Naja. Nee, also es ist auf jeden Fall ein interessantes Gerät, sieht meines Erachtens echt genial gut aus. Ja, das ist voll futuristisch. Voll spacig, ja. Transformers irgendwie, ja. So. Genau. Da denke ich dann an so, an Science-Fiction-Games. Ja? Ja. So, wo dann einer halt eben das rausholt, dann kommt das typische Geräusch, quick, quick, und dann so, ja, Mo on Enterprise. Nee. Ich hab da Angst, dass das Teil, ja, wenn ich das rausnehme, in der Hand habe, auf einmal verwandelt sich das zum Riesenroboter und greift mich an. Nein. Nein, das wird nicht passieren, Leute. Keine Angst, ihr könnt es kaufen. Also da kommt so nicht irgendwie irgendwas raus, sondern da geht eher was rein. Oh Mann. Also In-Game-Voice-Chats. Ja, da haben ja alle so drauf gewartet schon, ja? Das ist auch sowas, vor dem habe ich schon die ganze Zeit Angst, mindestens so wie vor dem Riesenroboter. Für Android, während den Spielen also, und das soll gemacht werden von Gameloft zusammen mit, was war das, Verizon? Verizon, ja. Verizon 4G, genau. Das heißt, man hat in den Spielen einen Audio-Chat. Also man darf dann auch mit zum Beispiel Gegnern, gegen die man spielt, wie zum Beispiel Asphalt 6, da soll das funktionieren. Und also das Autorennspiel. Und dann kann man sich so richtig schön beleidigen über Audio-Chat. Ja, so, du Penner, hau ab von der Straße, die gehört mir und so. Wie das funktionieren soll, ohne dass das groß Auswirkungen haben kann, ich weiß nicht. Es ist hier genannt, dass es für dieses 4G LTE von Verizon kommt. Und LTE ist ja wesentlich schneller, zumindest in der Theorie, ja, als das UMTS. Mhm. Und ich denke, das wird vielleicht ein Schlüssel sein dafür. Ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass über 3G sowas ohne größere Probleme machbar ist, weil da ja die Geschwindigkeiten, je nachdem wie stark das 3G-Netz ausgelastet ist, ruckzuck auch mal unter 1 Megabit Sekunde fallen können, ganz locker. Ja, geht ganz schnell. Und damit ist gerade mal noch so die Spielübertragung gewährleistet, aber zusätzlich noch Voice-Chat, also ich weiß nicht, ich hab da Bedenken. Zudem ja, sind die Netze ja eh schon so extrem ausgelastet. Jetzt kommt noch Voice Chat bei Spielen mit dazu. Das ist ja eine Katastrophe. Ich meine, die können ja kaum noch den Regelbetrieb aufrechterhalten. Zum Beispiel AT&T in den USA, ja, die können ja kaum noch den normalen Regelbetrieb aufrechterhalten dank den vielen Smartphones, die mir jetzt im Internet sind. Und wenn da so ein Voice-Chat noch dazu kommt, dann bricht ja alles zusammen. Rio, ich glaube, du musst hier eins erkennen. Also es geht hier ja um ein Verfahren von Verizon, wenn ich das hier richtig verstehe. Ja, und Voice-over LTE ist anscheinend ein eigenständiges Protokoll, welches ausschließlich über LTE läuft. Ja, genau, das sage ich. Das heißt, also es ist abgekapselt und es erinnert mich eher an sowas wie, ich sag mal, als Beispiel DSL und ISDN getrennt laufen lassen, ja? Also wir reden hier von einer Technik, die so ein bisschen abgekoppelt ist von dem Standard-Datenstream. Und das allerdings lässt mich was befürchten, nämlich, dass die dafür Gebühren verlangen werden. Weil Verizon ist ja ein Anbieter, dürfen wir nicht vergessen. Und die verdienen ja ihr Geld damit, dass sie halt eben Telefonservices etc. anbieten. Ja, ja. Und das hört sich so an, nach dem Motto, wir bieten euch ein Protokoll dafür, dass das gleichzeitig geht. Aber das kostet dann, was weiß ich, so und so viel pro Minute oder halt eben so und so viel pro Verbindung. Das befürchte ich. Das kann durchaus sein. Also ich würde auch sagen, dass Verizon jetzt nicht unbedingt ohne Hintergedanken macht, ja. Was natürlich sein kann, ist, dass die das einfach so ein bisschen als, naja, sagen wir mal, Werbemaßnahme zur Einführung des LTE, ist ja auch in den USA neu, ja. Machen, damit eben da mehr Leute aufmerksam werden dadurch, dass die natürlich damit Geld verdienen, das dürfte sicher sein. Kommt halt drauf an, das wird ja zusammen mit Gameloft übrigens gemacht, diese Promotion. Ja, kommt ja drauf an, wie Gameloft jetzt zum Beispiel die Verträge gestaltet mit Verizon. Kann gut sein, dass auch Gameloft vielleicht so pro Spiel so und so viel Prozent abgibt an Verizon oder sowas. Also ja, ich glaube schon, dass da Verizon auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast, damit Geld verdienen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Ich wollte eigentlich nur sagen, klar machen, damit, bevor jetzt die Euphorie hier bei uns losbricht, ja, so genial, Voice-Chat bei den Spielen mit Android. Also, wie gesagt, UMTS halte ich das für ausgeschlossen, dass das funktioniert. Ja. Ohne Probleme, das wäre zu heftig. Wer sowas will, kann ja mal Versuche machen. Es gibt, glaube ich, einen Teamspeak-Client, wenn ich das richtig weiß. Ja. Für Android, da kann man das selbst mal ausprobieren, einen Teamspeak-Client starten und dann auch ein Spiel starten Und ja, dann, also ich meine, Online-Spiele, wie gesagt, wo dann auch eine Online-Verbindung, eine permanente vorhanden sein muss. Und da kann man das mal checken, wie das dann so ist. Also über Wi-Fi geht es bestimmt einigermaßen, sofern das Gerät schnell genug ist. Aber wenn man dann im 3G-Netz ist, dann glaube ich, ja, kann man das abhaken. Wobei man ja nicht vergessen darf, man kann ja die Qualität, die ja jetzt nicht unbedingt so wichtig ist beim Zocken, ja auch drastisch runterschrauben. Also man kann wirklich mit extrem niedrigen Bitraten kann man Sprache übermitteln. Ja, klar, das ist klar. Auf jeden Fall muss man da natürlich die Bitrate runter senken, ja. Aber ich sage das ganz ehrlich, diese vielversprochenen 7 Megabit oder bei Vodafone sogar 14 Megabit. Also ich habe hier mit bei der Telekom werden mir 7,2 Megabit versprochen, ja. Das ist lachhaft. Also ich habe in den meisten Gebieten habe ich noch nicht mal 300 Kilobit bei Untest. Ja. So langsam ist das Teil. Es kommt einfach auf die Umgebung an, wie stark die Netze ausgelastet sind. Ja, und UMTS ist halt schon sehr stark ausgelastet. LTE noch überhaupt nicht ausgelastet. Das heißt, wenn dort irgendwo LTE ist, da kriegt man auch viel mehr Geschwindigkeit. Das wird sich auch noch ändern. Ja. In 5 Jahren wird LTE wahrscheinlich genauso langsam sein wie UMTS, weil diese ganzen Slots ja geteilt werden. Ja, und ja, dann wird es eben wieder langsamer. Ne? Naja. Ja gut, die Gefahr besteht ja immer, aber ja, die Technik ist ja jetzt immer weiter vorangeschritten und man überlegt, was sie schon getan hat in den letzten 2-3 Jahren und ja, also also es Leute, wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir in Geschwindigkeiten surfen, die wir momentan noch für absolut unmöglich halten über das entsprechende Handynetz. Ich bin skeptisch. Es wird kommen. Nein, ich bin da skeptisch. Ja, es gibt einfach, Denk mal an DSL. Wir haben damals gesagt, mehr wie 1-2 Mbit wird es sowieso nie geben. Und jetzt? Ja. Das habe ich nie gesagt, weil das Potenzial von den Leitungen war drin. Das hat die Telekom vielleicht gesagt, aber nicht ich. Also das bitte lasse ich mir nicht in den Mund legen. Ja, das war von vornherein klar, dass das über Drahtverbindungen wesentlich höhere Geschwindigkeiten geben kann. Heißt du mit Vorname Mann? Ich habe nämlich gesagt, hat man gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Du hast glaube ich gesagt, haben wir gesagt. Und da wollte ich mich abgrenzen davon. Heidenei. Also auf jeden Fall gibt's halt physikalische Grenzen. Ja, bei der Funkübertragung. Es wird halt da auch Grenzen geben, die sind bald erreicht. Da wird man einfach nicht mehr übertragen können mit der normalen Funktechnik. Und da müssten erst nochmal grundlegend andere Technologien entwickelt werden. Wie das gehen soll, diese Übertragung über den Äther, das ist auch fraglich. Es gibt ja noch andere Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Also rein theoretisch wäre es vielleicht möglich, aber ja, dann gibt es Frequenzbandbeschränkungen, dann gibt es schon mal Beschränkungen von der Stärke, von dem Sendesignal. Ja, du kannst ja hier nicht einen 10.000 Watt Sender aufstellen, dann brutzeln die Nachbarn die Spiegeleier in der Pfanne ohne Herd. Ja. Und deswegen gibt es ja auch so große Regulierung bei diesen Netzwerken da momentan. In den USA geht es da richtig rund. Da kannst du mal sehen, was da für Auswirkungen in manchen Ballungszentren, seit die Smartphones so beliebt geworden sind, gegeben hat. Da können, wie gesagt, Leute teilweise gar nicht mehr telefonieren wegen den vielen Smartphones. Ja. Und eine Verbindung zu bekommen ist zu manchen Zeiten in manchen Großstädten in den USA schon ein Luxus. Also das ist schon heftig. Ja, schon heftig. Google, was haben wir noch? Google Sky Map. Oh, ja. Das ist doch eins deiner Lieblingspferde von Google, oder? Ja, also ich glaube, da kann ich mal sagen, wir waren ja recht angetan von dem Programm. Ja. Das ist eigentlich ganz nett, ja. Man hält so das Telefon einfach so gegen den Himmel und kriegt dann angezeigt, das ist der Stern, kann er vielleicht reinzoomen, ein paar Informationen holen und so weiter und so weiter. Das ist richtig schön mit den Bewegungssensoren. Das war so ein 20% Projekt von Google, das heißt, wo Mitarbeiter so 20% ihrer Arbeitszeit quasi abgestellt bekommen haben, für ihre privaten Projekte zu machen. Und dabei ist dieses Google Sky Map herausgekommen. Das wird jetzt eingestellt von Google. Und jetzt sage ich ganz klar, das wird eingestellt. Die Entwicklung wird gestoppt. Ist allerdings freigegeben worden Open Source. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich habe auf einer anderen Seite jetzt gelesen, da wurde das, dass die Entwicklung gestoppt wird, komplett unterschlagen. Die haben nur gesagt, oder nur geschrieben, ja, Google SkyMap jetzt als Open Source, das wird die Entwicklung viel weiter bringen als bisher und so weiter und so weiter. Und kein Wort davon, dass die Entwicklung von Google, die offizielle, eingestellt wurde. Ja. Deswegen, also Entwicklung eingestellt, das ist erstmal äußerst schlecht. Was jetzt mit dem Programm passiert, das hängt jetzt von der Open Source Gemeinde ab. Es kann besser werden, als es jetzt schon ist. Es ist ja sehr gut. Die Frage ist, muss man es überhaupt verbessern? Ja, na gut, ich meine, es gibt immer Sachen, die man... Vielleicht eine Anpassung an Ice Cream Sandwich, aber ansonsten? Ja, ich würde sagen, zum Beispiel könnte man vielleicht probieren, ein paar Probleme zu lösen mit manchen Samsung-Geräten. Ja? Da gibt es nämlich massive Probleme bei einigen mit dem Bewegungssensor. Und ich weiß, dass das eigentlich ein Hardware-Problem von Samsung ist. Aber vielleicht könnte man das mit Software ein bisschen ausgleichen wieder. Mhm. Ja, Programme wie zum Beispiel Google Maps macht das auch. Die machen das auch. Die gleichen quasi das wieder aus durch die Software. Diese Hardwarefehler, muss man offen so sagen. Ja. Und dann funktioniert es aber. Das macht Google Maps noch nicht. Das heißt, auch bei meinem Nexus S, das muss ich erst 3-4 Mal horizontal und 3-4 Mal vertikal drehen, ja, um die eigene Achse. Ja, und dann kann ich das so ungefähr grob machen und dann tut es auch immer wieder hin und her springen, ja, weil eben dieser Bewegungssensor alles andere als genau ist und der Kompass ist katastrophal im Nexus S. Und deswegen muss man den quasi immer wieder neu kalibrieren am Anfang und das bleibt dann auch nicht immer stabil. Da könnte zum Beispiel sicherlich eine Softwarelösung gefunden werden dadurch. Aber gut, das sind Sachen, wo ich halt glaube, dass die unter der Open Source Lizenz wohl so schnell nicht zu sehen sind, weil die Open Source Entwickler haben meistens andere Prioritäten, neue Funktionen hinzufügen, was auch ganz schön ist. Mhm. Weil mir fällt da jetzt eigentlich auf die Schnelle heraus keine ein, aber da gibt es sicherlich auch Sachen, die der ein oder andere sich schon gewünscht hätte. Also du bist absolut dafür, weitermachen damit. Es soll auf jeden Fall Entwickler sich dafür weiter einsetzen. Ja, bitte. Und ja. Also ich finde es zwar toll, das Programm, man spielt ja auch ein bisschen damit rum, aber die Frage ist, können die meisten User wirklich was damit anfangen? Dass sie jetzt sagen, weil ich meine, es muss ja eine gewisse Interesse da sein an der Astronomie. Also die Download-Zahlen sind ja recht gut, aber ich denk schon, dass vielleicht deswegen auch das Projekt eingestellt wurde, ja, weil es halt nicht dem Mainstream entspricht. Aber wenn man sich mal anguckt, bei den kostenlosen Programmen, ja, ist SkyMap, glaube ich, relativ weit vorne. Das kann sein. Es ist, glaube ich, in den Top 3 Apps drin. Weil es ist halt jetzt nicht unbedingt nur für Leute, die speziell Astronomie begeistert sind, ja, sondern es ist auch sehr beeindruckend, wenn man irgendwo ist und schaut sich einen schönen klaren Sternenhimmel an, sofern man den hat, und sieht einen besonders heller Stern oder man wird vom hübschen Mädchen gefragt, was ist denn das für ein Stern? Und dann, das ist der und der, ja, und bla bla bla. Und, oh, du kennst dich ja so gut aus. also ich denke, das ist auf jeden Fall schön, auch für Leute, die jetzt mit Astronomie nicht viel am Hut haben. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass, ich meine, ist zwar nicht ganz weit vorne, aber bei den Top 3 Apps immerhin auf Platz 195. Das ist besser als... Das ist okay, ja. Besser als Google Plus, denn Google Plus ist auf Platz 203. Also das heißt, SkyMap ist im Moment beliebter als Google Plus. Also das sollte schon was heißen. Jo. Weißt du, und dann ist es ganz okay, wenn man das Programm hat, für sich das anzugucken. Astronomen werden das sicherlich mehr so diese Programme schätzen, die jetzt unspektakulärer sind und vielleicht Formeln etc. beinhalten, mit denen man besondere Berechnungen anstellen kann. Ich meine, soweit ich weiß, kann man mit Google SkyMap kann man sich noch nicht mal das julianische Datum anzeigen lassen. ist eigentlich unverzichtbar für jemanden, der ernsthaft in der Astronomie was macht. Ja. Mhm. Weil, ja, es gibt nun mal keine Zeitzonen im Weltall. Ja. und deswegen ist es halt schon... Ja, doch. Gibt es schon, ne? Das eine ist 1 Milliarde Lichtjahre weg, das andere sind 100 Millionen Lichtjahre weg. Entfernung, keine Zeit. Ja. Lichtjahre sind keine Zeit. Oh, war natürlich nur Spaß. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem, was du da hast. Das macht mich sehr, sehr neugierig. Ich kann es leider jetzt hier in der Aufzeichnung nicht sehen. Ich muss mir es dann später nochmal angucken. Ja, also ist Folgendes. Es hat jetzt eigentlich nur indirekt was mit Android zu tun, aber die Leute, die das jetzt sehen werden, werden mit Sicherheit den ein oder anderen lieben, netten Gruß an Freunde, Verwandte, Bekannte, Freundinnen oder irgendwelche geniale, sag ich mal, Search-Geschichten erstellen und durch die Welt schicken. Weil, Google bietet einen Dienst an und allerdings einen Webdienst, keine App oder so, aber dennoch absolut genial. Und zwar heißt der Dienst Search Stories. Und mit Search Stories kann man Suchanfragen erstellen. Mhm. Und also man kann 9 unterschiedliche Suchanfragen eingeben, kann wählen, ob man über Web suchen möchte, über Maps und so weiter. Und ja. Google erstellt mit Musikuntermalung ein Video. Und dieses kann man dann auf YouTube veröffentlichen, wenn man möchte. Und ich habe eins vorbereitet für den Endcast, einfach mal zum Spaß und möchte euch das jetzt mal vorspielen. Ich mag Spaß, ey. So, das war's jetzt schon. Ihr habt gesehen, Rio konnte es leider nicht sehen, aber er wird sich ja im Nachhinein angucken, ist ja aber auch überhaupt kein Thema. Fakt ist, dieses Erstellen ist ganz, ganz, ganz einfach. In 3 Minuten habt ihr eure Suchbegriffe eingegeben und ausgewählt, über was er suchen soll. Wie gesagt, man kann Webseiten, man kann Blogs, man kann Maps, Google Maps durchsuchen, Images. Und wie, daraus wird dann halt eben das Video geschaltet. Wie ist denn da die Internetadresse zu diesem? Die habe ich verlinkt, wenn du mal in unsere. Ja, kannst du die gerade mal sagen, weil ich suche die gerade hier jetzt und ich kann gar nicht gucken. Searchstories-international, also abgekürzt geschrieben, intl.appspot.com / en-us. Ja, ja, okay. Hast du gefunden, ja? Ja, ich hab's gefunden, okay. Ja, Google Search Stories Video Creator. Ah. Genau. Sehr schön. Oh, da kann man auch mit Maps und so weiter. Richtig. Ah, sehr schön, sehr schön. Ah, das ist interessant. Da werde ich nachher mal ein bisschen mit rumprobieren und da kann man ja bestimmt ganz lustige Sachen damit machen. Ja, also es macht schon Spaß. Wie gesagt, so ein kleiner Liebesgruß an die Frau oder den Mann oder je nachdem. Ja, aber man muss aufpassen, was für Suchbegriffe man damit eingibt, ja. Dann eingibt, ja. Ja, das ist klar. Also man sollte dann natürlich nicht, Also vielleicht nicht unbedingt als Suchbegriff 1, 2 und 3 dann Porn, Tokyo, Gothic. Dann geht der Liebesgruß nach hinten. Leute. Oh Mann, Rio. Du weißt ja, das ist nicht schön, was du hier machst, ja. Du bringst Leute auf totale, krasse Ideen, ja. Nein, also einerseits, man kann das Video ja jetzt hier sehen, es gibt aber dennoch einen Link aufs Originalvideo mit besserer Qualität, wie üblich auf endcast.thenetcast.com. könnt ihr die Diskussion bzw. das Thema einfach anklicken und kommt dann auf das YouTube-Video. Ja. Beziehungsweise den Link 1 auf die Webseite zum Generieren eines eigenen Videos. Okay. Jo. Ja, dann war es das mit der News. Und jetzt kommen wir dann zu den Apps. Ja? Die Apps der Woche. Woche. Ja, das ist mein neues Effektgerät. Kannst du das? Neue Effektgerät von mir? Das ist das, genau, das Mo Echo. Ja, man kann dann das Echo schneller machen. Ja. Oder ganz langsam. Nein, stopp. Nein, also jetzt zu den Apps der Woche. Okay. Ja, und diese Woche ist meine App mein Spiel. Ihr wisst ja, ich mache immer wieder und immer öfter Spiele als meine App der Woche. Und das hat auch Gründe. Im Moment bin ich ein echter Android-Zocker. Und viele, viele Gimmicks, Spiele, die relativ einfach gemacht sind und zum Totlachen sind, das sind momentan meine Spezialgeschichten. Und diese Woche ist es Fruitshot. Fruitshot ist ein eigentlich ganz, ganz simples Spiel. Man muss einfach zielen und versuchen, den Apfel vom Kopf des Herrn zu entfernen oder zu zerstören. Also man möge die Zweideutigkeit erkennen, den Apfel beschießen. Auf jeden Fall, das Spiel selbst ist, wie gesagt, ganz einfach gehalten und eher kann es auch langweilig werden, könnte man meinen, aber wer daneben schießt, wird es erfahren. Ich sag nur, das Ding ist nicht umsonst hier mit dem Vermerk ab 18 versehen, weil wenn man diesen netten jungen Mann hier trifft, dann geschehen die dollsten Dinge. Ich möchte aber jetzt nicht unbedingt so viel verraten. Ich kann nur sagen, ein Splatterfilm ist harmlos dagegen. Grundsätzlich ist die Grafik eher untere Klasse, aber der Spaß ist riesig. Man möge hier jetzt in dem Bild mal den Bereich sich anschauen, wo die zu beschießende Person sich befindet. Und dann weiß man eigentlich schon, was euch erwartet. Dieses Spiel ist für jeden Horrorfan und Splatterfan ein Must-Have, absolut. Und ihr kennt ja meinen Spruch, wenn ich was besonders toll finde: This thing is kicking my ass. Meine App der Woche ist diesmal Manzi. Manzi ist wenn man so will, eine neue Form von Geocaching. Ja, es ist Geocaching auf jeden Fall. Manche mögen da vielleicht ein bisschen diskutieren drüber, weil der Ablauf ist eben so, dass man statt sich in einem Logbuch, in einem Cache verewigt, einen sogenannten QR-Code abscannt und damit wird automatisch geloggt online. Das setzt natürlich voraus, dass man ein Smartphone hat und eine Internetverbindung. Das ist die absolute Voraussetzung. Ob mal irgendwann ein Offline-Loggen mit dem Smartphone kommen wird, ich hoff's, ja, es wäre durchaus technisch machbar, aber im Moment braucht man also eine Internetverbindung. Ansonsten ist es aber wie normales Geocachen, das heißt, man kann einen normalen Container auslegen, groß, klein, mit Tauschgegenständen etc. und da eben dann statt ein Logbuch ein Manzi QR-Code. Man kann aber auch zum Beispiel dann gleichzeitig einen Geocache damit machen. Nur aufpassen, dass man zum Beispiel, wenn man Multicache legt, ist ja klar, dann sind die Final-Koordinaten quasi schon zu sehen. Aber das sind die Feinheiten. Die App an sich, die ist sehr, sehr gut gelungen und wer sich eben auf die Jagd nach diesen QR-Codes begeben kann, die leider für manche ist das auch genau der Grund, warum sie Manzi nehmen, an Laternenpfählen oder sonstigen Orten kleben, abscannen will und der kann das dann hier mit dieser App sehr, sehr schön tun. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, man kann auch sehr schöne Orte zeigen, bei denen man normalerweise nur schwer oder gar keinen Cash-Behälter verstecken kann, indem man dann eben so einen QR-Code anbringt und eben die Leute dazu animiert, mit Mansi hinzugehen und dann abzuscannen. So, Mansi, es geht also ganz einfach. Hier hat man so eine Übersicht, ja, Username steht drauf und hier geht alles nach Punkten, ja. Diese Rankings, die man da anlegt oder die da automatisch angelegt werden, das ist die Hauptsache. Und somit kann man dann ganz einfach diese QR-Code scannen. Das funktioniert ganz einfach. Man tut also hier diesen QR-Code in dieses Feld nehmen und kann auch ein Licht dazu schalten, also die LED dazu schalten, dann, wenn es im Dunkeln ist, dass man das auch machen kann. Ja. Hier ist dann die Ranking-Funktion und da sieht man ganz schön, wie man dann eben die Statistiken da überprüfen kann oder die Top-Mansis. Ja. Also hier zum Beispiel der erste hat eben ja, schon etliche Punkte gesammelt. Ja. ja, und hier geht es halt auch um das reine Punktesammeln. Ja. Es gibt dann hier diese Listen, wo man dann eben sich angucken kann, wo die Mansis liegen. Und wenn man da einen gefunden hat, geht man auf diesen Capture. Und ja, dann kann man eben diese QR-Codes abscannen und es wird automatisch über das Internet gelockt. Die App ist kostenlos und ja, ansonsten braucht man eigentlich nur eins dazu, gute Ausrüstung zum weiten Gehen unter Umständen, ja, aber diese Urban Caches, die oft gelegt werden mit Mansi, das geht auch so. Da oben hat man dann auch ein GPS-Genauigkeitsanzeige, ja, in den Settings vielleicht noch ganz wichtig, man kann die Zeit einstellen zwischen den GPS-Updates, das hilft ziemlich, um Strom zu sparen, Batterie zu sparen. Ich habe sie auf 5 Sekunden eingestellt. Ja. Man kann aber auch eine Minute einstellen. Das heißt aber auch, dass es immer so und so lang dauert, bis die Karte aktualisiert wird. Ja. Hier kann man dann bereits im Internet erstellte Mansis ablegen. Das muss man dann an einer Position tun und dann dort abscannen. Nur so kann man Mansis eintragen. Man muss vor Ort und Stelle das Ganze nochmal abscannen, damit da auch kein Schindluder getrieben wird und man willkürlich Mansis legen kann, ohne dass man es wirklich tut. Also Mansi kostenlos im Market könnt ihr runterladen und benutzen. Viel Spaß! Und das war's wieder für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr uns erreichen wollt, uns ja mit Lob überschütten wollt oder Kritik anbringen oder einfach nur Kommentare, Themenvorschläge etc. habt, dann könnt ihr uns erreichen unter oder auf Google Plus einfach eingeben Uncast oben in der Suche und schon findet ihr uns bei Twitter @AndroidCast und ihr könnt auch eine Mail schreiben uncast@thenetcast.com oder, und das ist immer am besten, ihr besucht unsere Seite, dort findet ihr auch alle Links und Informationen zu den Themen und könnt dann auch Kommentare hinterlassen uncast.thenetcast.com, immer auf Mehrzahl 8 und langsam habe ich das so richtig schön drin und deswegen sage ich jetzt tschüss und wie immer der Mo am Ende. Ja, dann möchte ich auch mal tschüss sagen und Rio, du kannst ja wirklich so richtig schöne, tolle Sachen sagen, ne? Und du kannst es auch so richtig schön betonen. Nein, Nein, ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.